Hinzu kamen eine Reihe ummauerter Verwaltungspaläste sowie buddhistische und hinduistische Tempel, die bis zum 14. Jahrhundert ihre Blütezeit erlebten. Anfangs konzentrierten sich viele Archäologen, wie die heutigen Touristen, auf die scheinbar wichtigen, kompakten zeremoniellen Zentren wie Angkor Thom und Angkor Wat, die von den verschiedenen Herrschern des Reiches errichtet worden waren. Dann aber geschah zweierlei. Erstens nahmen der französische Archäologe Christophe Potier und einheimische Mitarbeiter zwei Jahrzehnte lang vor Ort Vermessungsarbeiten vor, und das selbst dann noch, als in den 1970er Jahren dort die Aufstände der Roten Khmer tobten. Dabei konnten sie unzählige große und kleine Bauwerke kartieren, die sich über den ganzen Großraum von Angkor verteilten. Und zweitens wurde eine neue Methode entwickelt, das LIDAR-Verfahren, Light Detection and Ranging, zur optischen Abstands- und Geschwindigkeitsmessung. Einer der führenden Experten für die Anwendung der LIDAR-Methode in der Archäologie tropischer Gebiete ist heute Damien Evans von der École Française d'Extrême Orient. Zuvor hatte die dichte Vegetation der tropischen Wälder häufig den Nachweis lang vergangener Bauwerke verhindert. Das galt insbesondere in Südostasien, wo Behausungen bekanntermaßen häufig aus Holz oder Bambus errichtet wurden, sodass am Ende nur geringfügige Veränderungen von Bodenfarbe oder Höhenlage zurückblieben. Dagegen schreibt Damien: Mit LIDAR konnten wir die Vegetation gewissermaßen beseitigen. Mit einem Laserscanner, der an einem Flugzeug angebracht ist, belegen wir das Gelände unter uns mit Laserpulsen und sammeln Milliarden von Messpunkten. Manche Strahlen werden von den Bäumen zurückgeworfen, aber andere schlüpfen hindurch und versetzen uns in die Lage, ein Modell der darunterliegenden Strukturen aufzubauen. Was man damit in Angkor fand, ist schlicht schwindelerregend. Ein städtisches Wohngebiet von über 1000 Quadratkilometern neben einer bearbeiteten Landschaft von 3000 Quadratkilometern. Damit wird der Großraum Angkor zum flächenmäßig größten vorindustriellen Siedlungskomplex der Erde, größer sogar als beispielsweise das heutige Paris. Gleichzeitig bedeuteten die Arbeiten eine Umwälzung für unsere Kenntnisse über die Funktionsweise einer solchen Riesenstadt der Vergangenheit. Wie die Zentren der klassischen Maya, in denen man mit LIDAR ebenfalls riesige besiedelte Stadtlandschaften gefunden hat, so bestand auch Angkor nicht nur aus kompakten, zeremoniellen Zentren, sondern es war ein weiteres Beispiel für ein agrarbasiertes Städtewesen niedriger Dichte. In zeremoniellen Zentren wie Angkor Thom konnte man mit LIDAR die scheinbar geräumigen Innenhöfe ausfüllen. Hier zeigte sich, dass innerhalb der Mauern Priester und Beamte dicht an dicht in hölzernen Pfahlbauten wohnten. Von den zentralen Punkten aus erstreckten sich zahlreiche Wohnflügel, kleinere Tempel und Reisfelder, weitläufig bis zu den Grenzen anderer Städten wie Angkor Wat, aber auch bis weit in die Niederungen und auf die Hügel. Ähnlich wie im tropischen Nord- und Mittelamerika nutzten die Stadtbewohner den Wald. Sie ernteten Früchte in bewirtschafteten Obstgärten, von wilden Palmen und Gemüsepflanzen, wobei sie dafür sorgten, dass eine gewisse Bewaldung erhalten blieb. Flüsse und Teiche lieferten Fische, und wie die Zooarchäologen nachweisen konnten, grunzten, muten und gackerten Schweine, Rinder und Hühner auf den belebten Straßen. Derart große Menschen- und Tierpopulationen konnten sich in den jahreszeitlich trockenen Wäldern, die das Flussdelta von Siem Reap säumen, nur mit Hilfe eines riesigen, von Menschen angelegten Bewässerungssystems ernähren.